Wir Chilenen, die Südamerikaner im Allgemeinen, sind mit diesen Dingen sehr verbunden durch die geografische Nachbarschaft, so dass wir nie ernsthaft über die Inkas nachgedacht haben, noch über das Wunder, das sie bedeuteten. Es stellte sich alles dar wie ein ganz gewöhnliches Ereignis, weil es bekannt war, während wir in Wirklichkeit gar nichts wissen. Es war ein magisches Reich, geboren aus dem Nichts und zurückgekehrt ins Nichts. Besser gesagt, errichtet auf einem Interregnum, das das Nichts darstellt, von dem es etwas noch viel Wunderbareres, Außergewöhnliches gegeben hat und worüber man gar nichts weiß. Die Zivilisation von Tiahuanaco, das der Inka im Gedächtnis seines Blutes erbte und das er absolut niemandem enthüllen wird, indem er die Schriften der Quilcas, die Pergamente und Baumblätter verschwinden lässt und sie durch Quipus aus Seilen und Knoten ersetzt. Warum? Was wollte der Inka verbergen? De Mayeu glaubt, dass er nicht wollte, dass man die Niederlage seiner Vorfahren in Tiahuanaco erfährt und dadurch Übernatürlichkeit bezweifeln könnte. Es ist nicht sehr überzeugend. Vielleicht hat der Inka sich etwas angeeignet, das ihm nicht ganz gehörte, eine Macht, mit der er eigentlich nicht umzugehen wusste, oder, noch einmal, die rassische Sünde. Die Europäer machen viel Aufhebens von den übernatürlichen physischen Merkmalen der Merowinger-Rasse und der symbolischen Dinge magischer Kraft, die in den königlichen Grabmalen gefunden wurden. Bienen aus Gold, Kristallkugeln, elektromagnetische Stäbe. Was soll man dann vom Inka sagen? Der Mythos und die Legende über seinen Ursprung lohnen sich erzählt zu werden. In Pacaritambo, das Produktionshaus bedeutet, laut Sarmiento, 6 Meilen von Cuzco entfernt, auf einem Gipfel, genannt Tambo Toco, Haus der Fenster, gab es derer 3, sicherlich Höhlen oder besser noch Eingänge zur unterirdischen Welt, zur hohlen Erde. Aus jedem Fenster gingen 3 verschiedene Arten oder Rassen hervor. Aus dem Fenster Nummer 1, Maras Toco, kommen die Indianer Maras, aus dem Fenster Nummer 2, Sutik Toco, die Indianer Tambos, aus dem Fenster Nummer 3, Kapak Toco, das in der Mitte, kommen 4 Männer und 4 Frauen, genannt Los Hermanos, die Geschwister. Erinnern wir uns daran, was über den Namen und seine runischen Ursprünge gesagt worden ist. Hermann, in Wahrheit Erman, er ist Macht, Vril, Man ist die Rune, die das Leben darstellt, die Verkörperung den Menschen. Der Mensch mit der Macht, der göttlichen Rasse, der hyperboreischen Sonne, der schwarzen Sonne. Das, was die Inkas waren oder zu sein beanspruchten. Man könnte argumentieren, dass dieser Name Hermanos die Übersetzung eines anderen in Quichua ist, der nicht so geschrieben wird. Doch wird letzterer einem Gleichwertigen in der geheimen Sprache der Inkas gehabt haben, dass das Altgermanische oder das Dänische war. Von da aus wird er in die indianische Ausdrucksweise übersetzt worden sein. Und in jener indoeuropäischen Sprache ist sein Gegenwert das magisch-runische Symbol. Aus dem mittleren Fenster kommen die Inkas aus einer weißen arischen Rasse. Durch die beiden anderen, die mongolischen Indianer, die Sklaven von Atlantis. Das Fenster der Mitte wird der Eingang zur unterirdischen Welt, zur hohlen Erde sein. Oder der Eingang der Venus. Die anderen beiden sind einfache Höhlen oder Grotten. Die Inkas oder Ingas, die auf diese Weise vom Monte Meru gekommen waren, vom Jenseits, von einer anderen Erde oder einer anderen Welt, sind Söhne der schwarzen Sonne, einer anderen Sonne jenseits des Morgensterns, Venus Lucifer. Sie verfügen über die Sklaven von Atlantis, bringen sie auf ihre Seite und befehlen ihnen, zusammen mit den Inkas zu kämpfen und erreichen es, die Eigentümer der Erde zu beherrschen, ein Sonnenreich gründend, das Jahrhunderte währt und sich vom Äquator bis weit in den Süden des Landes, genannt Chile, der Wege der Inka bedient, die nie Inka gewesen sind, es sei denn, dass jener Inka vor den eigentlichen Inkas da war, was gut möglich ist. Sarmiento de Gamboa behauptete, dass aus dem Fenster Kapak Toco diejenigen gekommen sind, die sich in Erinnerung an dasselbe Kapak nannten und dass Kapak Reich bedeutet, obwohl der Name danach verwandt wurde, um den Herrn Prinzen von vielen zu bezeichnen. Sie behaupteten, zu Herren geschaffen worden zu sein, dazu bestimmt zu regieren und sich deswegen den Namen Inga zulegten, das Herr bedeutet. Die Namen der 8 Geschwister sind Manco Kapak, der Älteste, Aya Auka, der Zweite, Aya Katche, der Dritte, Aya Ucho, der Vierte. Die Schwestern hießen Mama Oklo, die Älteste, die Zweite Mama Guaco, die Dritte Mama Ipakura, die Vierte Mama Rawa. Manco Kapak, der Älteste, wurde der erste Inka-Herrscher und vermählte sich mit seiner Schwester Mama Oklo. Von daher stammt die Sippe, das Geschlecht, das Ailo der 12 göttlichen und unsterblichen Inkas. Die 8 Geschwister wurden nicht von irgendeinem menschlichen Wesen gezeugt, sondern unmittelbar von einem Gott, Tiki Huayracocha, der sie zeugte und ihnen befahl, durch das Fenster hinauszutreten und die Welt zu erobern. Sie sind somit Söhne eines Sonnenkönigs. Die Inkas, Söhne der schwarzen Sonne. 12 Inkas insgesamt. Dem 13. gelingt es nicht, sich hervorzutun. Er war ein Bastard, Atahualpa. Ihren Ursprung zurückverfolgend bis auf Viracocha Pachayachachi, wie ihn die Spanier nennen, auf Huayracocha, den arischen Vorfahren, den hyperboreischen weißen Gott, vielleicht auf den wikingischen Eroberer von Tiahuanaco und Mexiko, drücken die Inkas mythologisch ihre rassische Identität und das ursprüngliche Mysterium eines in der amerikanischen Vorgeschichte verlorenen Dramas aus, das der nachatlantischen weißen Reiche mit einer rassischen Führungsminderheit innerhalb eines feindlichen und primitiven Erdteils, einer wilden und unbändigen Natur im Feuerbogen des Pazifik und des schrecklichen Ringens seiner Vulkane gelegen.